ARD. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Nicht wundern, nun bin ich doch noch mal kurz da mit einer kleinen zusätzlichen Folge dieses Podcasts mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler, bevor dann Christian Erl in Vertretung ein paar Folgen bestreiten wird. Wieso, warum? 3 Jahre dauert der Ukraine-Krieg ja mittlerweile. Am Montag, 24. Februar, vor 3 Jahren, sind die russischen Truppen in die Ukraine einmarschiert. Diese 3 Jahre haben wir in einem Interview mit Herrn Bühler für unser Radioprogramm MDR Aktuell thematisiert. Und wir dachten uns, dass für diesen Draufblick aufgrund der Geschwindigkeit der aktuellen politischen Entwicklungen in den normalen Podcast-Folgen vielleicht gar keine Zeit sein wird. Und deswegen veröffentlichen wir dieses Radio-Interview auch als Folge unseres Podcasts. Und los geht's. Tag, Herr Bühler, Tag nach Berlin. Tag, Herr Deisinger, Tag nach Leipzig. Ich weiß, schwierige Frage am Anfang, wenn Sie beschreiben sollten, Herr Bühler, vielleicht später mal, welches Leid dieser Krieg über die Ukraine gebracht hat. Wo würden Sie beginnen? Also ich weiß, dass allein dafür natürlich diese 10 Minuten Interview eigentlich gar nicht reichen. Das ist eine schwierige Frage. Aber man kann es vielleicht so sagen, es gibt seit 3 Jahren nahezu täglichen Terror mit russischen Luftangriffen gegen die Zivilbevölkerung. Zehntausende von toten Zivilpersonen, Millionen von Flüchtlingen, Binnenflüchtlinge in der Ukraine und allein mehr als 2 Millionen in den westlichen Staaten, insbesondere in Deutschland und in Polen, aber auch andere Nachbarstaaten. Es gibt Gewalt und Unterdrückung, Deportationen auch von Kindern in den besetzten Gebieten. Eine Kriegsführung der Russen, als ob es das humanitäre Völkerrecht nicht gäbe. Erschießung von ukrainischen Kriegsgefangenen und Hunderttausende von Toten und für ihr ganzes Leben geschädigte, verletzte Soldaten. Das ist die Realität dieses brutalen Angriffskrieges Russlands gegen das sogenannte Brudervolk der Ukraine. Es war ja schon ein Unding, ein Verbrechen, den Krieg überhaupt begonnen zu haben. Viele dachten vor 3 Jahren auch, Putin würde das gar nicht wagen. Aber es ist ja ein mindestens genauso großes Unding, ein mindestens genauso großes Verbrechen, diesen Krieg so lange weiterzuführen. Um die Dimensionen mal zu zeigen, ich habe mal nachgeschaut. Die Besetzung Afghanistans durch die Sowjetunion, die dauerte 10 Jahre und dabei kamen schätzungsweise so an die 25.000 sowjetische Soldaten ums Leben. Im Ukraine-Krieg gab es bis Ende 2024 bestätigterweise fast 90.000 tote russische Soldaten. Es können aber auch gut doppelt so viele sein. Was meinen Sie, Herr Bühler, was treibt Putin an, seinem eigenen Volk diesen Blutzoll abzuverlangen? Ich glaube, das kann man zusammenfassen mit Macht und Machterhalt. Putin ist nun seit circa 25 Jahren an der Spitze Russlands. Russland hat sich in dieser Zeit zu einer personalisierten Diktatur entwickelt, einer revisionistischen Macht, deren Machteliten durch die Geheimdienste und die Nationalgarde geprägt sind und an der Macht gehalten werden. Die politische Opposition ist mit grausamen Maßnahmen unterdrückt oder physisch vernichtet. 2 Millionen Russen haben das Land seit 2022 verlassen. Unterdrückung nach innen und ein angenommener Feind von außen stabilisiert dieses Regime. Ich glaube, das muss man so nüchtern feststellen. Der angenommene Feind stabilisiert die Macht nach innen. Dazu kommt, dass Putin seine proklamierten Ziele in diesem Krieg erreichen muss. Er darf in diesem Sinne den Krieg nicht verlieren, ohne die Macht im Inneren zu verlieren. Eindeutig ist er sicher, wer Schuld an diesem Krieg hat. Das ist einzig und allein Putin, der den Angriffsbefehl ja hätte nicht geben müssen. Er hätte sich auch anders entscheiden können. Immer wieder diskutiert wird aber auch, welche Verantwortung hat der Westen, dass dieser immer wieder aufflammende Konflikt überhaupt bis zu diesem Punkt kam. Wie sehen Sie das? Also der Krieg hat ja bereits 2014 mit der Annexion der Krim und den Kämpfen in der Ostukraine begonnen. Es ist mit dem Minsk-II-Abkommen nicht gelungen, eine dauerhafte und stabile Friedensordnung zu schaffen. Es war deshalb aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit, dass der Krieg auf noch größerem Niveau fortgesetzt wurde. Wir haben, und das ist unsere Verantwortung, glaube ich, nicht nur in der Politik, sondern auch insgesamt in der Gesellschaft, die Entwicklung nicht kommen sehen. Wir haben nicht auf die gehört, die uns gewarnt haben. Die hat es ja durchaus gegeben. Ich meine damit in erster Linie die Osteuropa-Wissenschaft, dann aber auch die Balten, die immer wieder gewarnt haben. Dazu gehört im Übrigen auch die Bundeswehr seit 2014. Die Zeitenwende hat ja auch bei uns in der Bundeswehr nicht erst seit 2022 begonnen. Heißt, es gab auch eine Verantwortung des Westens, zum Beispiel in Bezug auf die Ausstattung und so weiter der ukrainischen Armee. Also hätte man vor dem Krieg eigentlich so viel tun können, dass Putin diese Entscheidung gar nicht getroffen hätte? Man hatte die Lage zum Zeitpunkt des Angriffs ja offenbar völlig falsch eingeschätzt in Russland. Also wäre die ukrainische Armee zu dieser Zeit so ausgerüstet gewesen, wie sie es jetzt ist, hätte es vielleicht anders ausgehen können? Also erstmal würde ich die Verantwortung, unsere Verantwortung für den Schutz unserer eigenen Bevölkerung nennen. Der Bevölkerungsschutz ist bei uns seit den 90er Jahren genauso vernachlässigt worden wie eine angemessene Ausstattung der Bundeswehr zur Landes- und Bündnisverteidigung. Dann aber auch die Ukraine, das war ja Ihre Frage. Sie war ja, wie im Übrigen auch Russland, Partner der NATO. Waffen wurden der Ukraine aber vorgehalten. Wir liefern keine Waffen in Krisengebiete, war das Dogma. Auch die USA haben da nichts an die Ukraine geliefert. Spätestens aber mit dem ersten Truppenaufmarsch der Russen im Frühjahr 2021 hätte man dies ändern müssen. Aber es dauerte ja bis Anfang 2023, bis dann entschieden wurde, den Ukrainern Leopard-Panzer zu liefern, die dann irgendwann im Laufe des Jahres 2023 kamen, Mitte des Jahres. Das waren verpasste Chancen zur Abschreckung, dass der große Angriff gar nicht erst beginnt. Und zweitens eine verpasste Chance, der Ukraine sofort Waffen zur Verteidigung zu liefern nach Ausbruch des großen Krieges. Wir haben den Krieg dadurch verlängert. MD Aktuell ist hier. Wir reden mit Generalleutnant AD Erhard Bühler über 3 Jahre Ukraine-Krieg. Herr Bühler, das russische Ziel am Anfang war Kiew schnell einzunehmen, Präsident, Regierung absetzen, genehme Politiker zu installieren. Mittlerweile kann davon ja nun wahrlich keine Rede mehr sein. Ja, und die Ukraine zu demilitarisieren, das war ja der dritte Punkt. Ja, das war eine Kette von Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen auf der russischen Seite. Sie haben nicht mit dem Widerstandswillen der Ukraine gerechnet und dann die Aggression in einem so kleinen Zirkel vorbereitet, dass selbst russische Soldaten vom Angriffsbefehl überrascht waren. Entsprechend war die Planung und die Vorbereitung dieser Aggression. Sie ist letztlich, was die selbst verkündete Zielsetzung angeht, gescheitert, auch wegen der dann beginnenden Unterstützung durch die Unterstützerstaaten der Ukraine. Viele Politiker im Westen haben ja ihre Unterstützung für die Ukraine immer wieder damit begründet, dass es nicht sein darf, dass am Ende das Ergebnis steht, Putin führt einen klar verbotenen Angriffskrieg und wird damit belohnt, dass er große Teile der Ukraine behalten darf. Nichtsdestotrotz scheint es am Ende so zu kommen. Also wenn man sich die aktuellen Entwicklungen der politischen Gespräche anschaut. Oder haben Sie, Herr Bühler, noch Hoffnung, dass ein solches Szenario am Ende nicht eintritt? Also ich glaube, man kann sagen, es muss zu einem gerechten Frieden kommen, sonst wird der Krieg nur eingefroren und wird zu gegebener Zeit wieder aufflammen. Putin wird uns ja nach Änderung der russischen Verfassung noch bis mindestens 2036 erhalten bleiben und damit auch sein Regime, wenn nichts Außergewöhnliches passiert. Und ich denke, es gibt keinen Anlass zu hoffen, dass er von seiner ursprünglichen Absicht abrückt. Er wird auf diese Absicht zurückkommen, sobald es irgendeine Gelegenheit dazu gibt. Anfang des Jahres ist ja zu diesem Krieg auch noch Donald Trump quasi obendrauf gekommen. Im Januar wurde er als Präsident wieder vereidigt und macht seitdem auf seine ganz eigene Weise Politik, wenn ich es mal vorsichtig ausdrücke. Wie, was denken Sie, werden diese Dinge zusammengenommen, also Putin und Ukraine-Krieg und Trump, am Ende die Weltordnung gar verändern? Also wir sollten die beiden nicht auf eine Stufe stellen, das wollen wir beide ja auch nicht. Der eine ist ein Kriegsverbrecher, der andere ein demokratisch gewählter Präsident. Donald Trump, so unangenehm er als Person und Politiker ist, hat ein Interesse, seiner sich selbst auferlegten Verpflichtung nachzukommen, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Das wäre schön, wenn es ihm gelänge, einen gerechten und stabilen Frieden zu erreichen. Aber ehrlich gesagt, ich sehe das bisher nicht. Trump und seine Leute, die haben vielleicht die Absicht, aber keinen dazugehörigen Plan, dies auch zu erreichen. Man sieht allenfalls Bruchstücke. Und letzte Frage, Herr Bühler, was meinen Sie, wie schwierig wird es sein, also nach diesen 3 Jahren Krieg, vielleicht werden es ja auch noch mehr, und nach viel Leid und Hass wieder zueinander zu kommen? Also Sie haben das in Bezug auf den Balkan ja auch miterleben und gestalten müssen. Was sagt Ihnen da Ihre Erfahrung? Also auf dem Balkan hat ja nie eine wirkliche Aussöhnung stattgefunden, weil die serbische Regierung nie wirklich Verantwortung für den Genozid in Bosnien und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit in anderen Teilen des früheren Jugoslawiens, insbesondere im Kosovo, übernommen hat. Der Krieg in der Ukraine wird eine Situation hinterlassen, die in der Dimension ungleich schwieriger sein wird als auf dem Balkan. Das wird viel Zeit brauchen und vor allen Dingen politische Führungen, die wie nach dem von Deutschland im Zweiten Weltkrieg verübten Genozid und den Kriegsverbrechen einander die Hand zur Versöhnung ausstrecken. Dazu wird auch gehören, dass jetzt kein Diktatfrieden erzwungen wird. Ein Diktatfrieden wird die Situation hinsichtlich Aussöhnung noch viel schwieriger machen, als sie heute schon ist. 3 Jahre Ukraine-Krieg mittlerweile. Das war Generalleutnant AD Erhard Bühler. Dankeschön, Herr Bühler, für das Gespräch. Gerne, Herr Deisinger. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.